Als sie endlich an der Felswand standen, bückte sich Frodo und sah hinunter. »Schau«, sagte er, »wir müssen ein großes Stück tiefer gekommen sein. Oder aber die Felswand hat sich abgeflacht. Hier ist sie viel niedriger als zuletzt, und der Abstieg sieht leichter aus.« Sam kniete sich neben ihn hin und lugte widerstrebend über den Rand. Dann blickte er an der großen Wand hoch, die links von ihnen aufragte. »Leichter«, knurrte er. »Na ja, runter kommt man immer leichter als rauf. Wer nicht fliegen kann, muss eben springen.« »Für einen Sprung ist es zwar noch ein bisschen zu hoch«, sagte Frodo. »Ungefähr, na«, er stand einen Moment still und schätzte die Höhe ab, »ungefähr 18 Faden, würde ich sagen, nicht mehr.« »Was ja wohl genügt«, sagte Sam. »Huch, wie ich das hasse, von so hoch hinunterzusehen. Aber sehen ist immer noch besser als klettern.« »Trotzdem«, sagte Frodo, »meine ich, wir könnten hier absteigen. Und ich meine auch, wir müssen's versuchen.« »Schau, der Fels ist hier ganz anders als vor ein paar Meilen. Er hat etwas Neigung und ist rissig.« Tatsächlich war die Wand nicht mehr glatt und senkrecht, sondern nach außen hin ein wenig abgeschrägt. Sie sah aus wie ein Wall oder Deich, dessen Grundsteine sich verschoben hatten, so dass sie krumm und schief zueinander lagen, mit großen Spalten zwischen ihnen und schrägen Vorsprüngen, die an manchen Stellen breit wie Treppenstufen waren. »Und wenn wir versuchen wollen, hier abzusteigen, dann besser gleich. Es wird früh dunkel. Ich glaube, es wird ein Gewitter geben.« Im Osten ballte sich zu tiefschwarzen Wolken, die nun schon mit langen Armen nach Westen ausgriffen. Der Wind wurde schärfer und trug von fern ein Donnergrollen heran. Frodo zog schnüffelnd die Luft ein und blickte voll Zweifel zum Himmel auf. Er schnallte sich den Gürtel außen um den Mantel und zog ihn fest, lud sich seinen leichten Rucksack auf und trat an den Rand. »Ich versuche es«, sagte er. »Wunderbar«, sagte Sam finster, »aber ich gehe voran.« »Du«, sagte Frodo, »wieso, hat sich deine Meinung über das Klettern geändert?« »Meine Meinung hat sich nicht geändert.« »Aber das ist doch nur logisch. Wer wahrscheinlich zuerst abrutscht, sollte zuunterst sein. Sonst falle ich auf dich drauf und reiße dich mit. Zwei Tote bei nur einem Sturz.« Bevor Frodo ihn zurückhalten konnte, hatte er sich hingesetzt, die Beine über den Rand hängend, drehte sich herum und suchte mit den Zehen Halt. Es ist zweifelhaft, ob er bei klarem Verstand je etwas Mutigeres und Unvernünftigeres getan hat. »Nein, nein, Sam, du alter Esel«, sagte Frodo, »das ist doch dein sicherer Tod, wenn du dich darunter lässt, ohne wenigstens vorher zu gucken, wo du hin willst. Zurück!« Er packte Sam unter den Achseln und zog ihn wieder herauf. »Nun warte mal einen Moment und hab Geduld.« Dann legte er sich auf den Boden, streckte den Kopf hinaus und blickte hinunter. Aber das Licht schien rasch zu schwinden, obwohl die Sonne noch nicht untergegangen war. »Ich denke, hier könnten wir es schaffen«, sagte er gleich darauf. »Wenigstens ich könnte es. Und du auch, wenn du nicht den Kopf verlierst und mir haargenau nachsteigst.« »Ich weiß nicht, wie du so sicher sein kannst«, sagte Sam. »Schau, du kannst doch bei diesem Licht gar nicht bis auf den Grund sehen. Was machst du, wenn du an eine Stelle kommst, wo du für Hände und Füße nirgends mehr Halt findest?« »Wieder raufklettern vermutlich«, sagte Frodo. »Leicht gesagt. Warten wir lieber bis zum Morgen, wenn das Licht besser ist.« »Nein, nicht, wenn's nicht sein muss«, sagte Frodo plötzlich sonderbar heftig. »Schade um jede Stunde, jede Minute. Ich versuche es jetzt. Du bleibst hier und wartest, bis ich zurückkomme oder dich rufe.« Mit den Fingern die steinerne Kante der Wand umklammernd, ließ er sich langsam hinab. Als seine Arme fast ganz ausgestreckt waren, berührte er mit den Zehen einen Vorsprung. »Das wäre ein Schritt hinunter«, sagte er, »und dieser Vorsprung wird nach rechts zu breiter. Da könnte ich sogar stehen, ohne mich festzuhalten. Ich will mal...« Das Wort wurde ihm abgeschnitten. Die Dunkelheit stürmte nun immer schneller von Osten herauf und verschlang den ganzen Himmel. Ein trockener, splitternder Donner krachte über ihnen. Sengende Blitze stießen auf die Berge herab. Dann kam ein rasender Windstoß, und durch sein Brausen hindurch gellte ein schriller Schrei. Genau so einen Schrei hatten die Hobbits schon einmal gehört. im fernen Bruchland, kurz nach ihrer Flucht aus Hobbingen. Und selbst dort in den auenländischen Wäldern war es ihnen dabei kalt über den Rücken gelaufen. Hier draußen in der Ödnis nun klang er noch weit schrecklicher, durchbohrte sie mit den eisigen Klängen des Grauens und der Verzweiflung, dass ihnen Atem und Herzschlag stockten. Sam fiel flach auf den Bauch. Frodo ließ unwillkürlich seinen Halt los und legte die Hände über Kopf und Ohren. Er schwankte, glitt mit den Füßen ab und rutschte schreiend die Wand hinunter. Sam hörte ihn, nahm allen Mut zusammen und kroch bis dicht an den Rand. »Chef! Chef!« rief er. »Chef!« Es kam keine Antwort. Er merkte, dass er am ganzen Leibe zitterte, aber er holte tief Luft und brüllte noch einmal. »Chef!« Der Wind schien ihm den Ton in den Hals zurückstopfen zu wollen, aber als er vorüber war, die Rinne hinauf und über die Berge davonbrausend, kam ein leiser Antwortruf von unten. »Schon gut, ich bin hier. Aber ich kann nicht sehen.« Frodos Stimme war schwach. Tatsächlich war er nicht allzu weit weg. Er war nur gerutscht, nicht gestürzt, und nur wenige Meter tiefer mit den Füßen auf einen etwas breiteren Sims geprallt. Zum Glück war die Felswand an dieser Stelle schräg zurückgelehnt, und der Wind hatte ihn dagegen gedrückt, darum war er nicht hintenübergefallen. Das Gesicht an den kalten Stein gelegt, fand er ein wenig Halt und spürte, wie sein Herz klopfte. Aber entweder war es plötzlich stockfinster geworden oder seine Augen hatten Schaden genommen. Ringsum war alles schwarz. War er erblindet? Er holte Tiefluft. »Komm zurück! Komm zurück!« Aus der Dunkelheit über ihm kam Sams Stimme. »Ich kann nicht«, sagte er. »Ich kann nicht sehen. Ich finde keinen Anhalt. Ich kann mich noch nicht rühren.« »Was kann ich tun, Herr Frodo? Was kann ich tun?« rief Sam und beugte sich gefährlich weit hinaus. Warum konnte sein Chef nicht sehen? Es war zwar schummrig, aber so dunkel nun doch nicht. Er konnte Frodo unter sich sehen, eine graue, hilflose Gestalt, die sich an den Felsen drückte. Aber er war viel zu weit unten für jede Ausgestalt. Und der Regen setzte ein. Vermischt mit Hagel und bitterkalt, in einem Guss, der auch Sam die Sicht nahm, peitschte er gegen die Felswand. »Ich komm runter zu dir«, brüllte Sam, obwohl er nicht hätte sagen können, was das nützen sollte. »Nicht doch, warte«, rief Frodo hinauf, nun mit festerer Stimme, »mir geht es gleich wieder besser. Ich spür's jetzt schon, warte ab. Ohne ein Seil kannst du jetzt gar nichts machen.« »Ein Seil«, rief Sam vor Aufregung und Erleichterung ins Selbstgespräch verfallend, »na, wenn ich's nicht verdient hätte, an einem aufgehängt zu werden, als Warnung für alle Holzköpfe, wer dann? Was bist du doch für ein Dummbeitel, Sam Gamgee«, so hat der Ohm immer zu mir gesagt, war so eins von seinen Wörtern, »ein Seil!« »Quatsch nicht«, rief Frodo, nun schon wieder hinlänglich erholt, um das Ganze, bei allem Ärger, auch lustig zu finden. »Hör mir auf von deinem Ohm! Soll dein Gerede bedeuten, dass du ein Seil in der Tasche hast? Wenn ja, dann raus damit!« »Doch, Herr Frodo, in meinem Rucksack natürlich. Hunderte von Meilen habe ich's mitgeschleppt und hatte es glatt vergessen. Dann beeil dich und lass ein Ende runter.« Rasch schnürte Sam seinen Rucksack auf und wühlte darin. Tatsächlich, ganz unten lag zusammengerollt das seidig-graue Seil aus Lorien. Das eine Ende warf er seinem Chef zu. Das Dunkel vor Frodos Augen schien sich zu lichten. Oder vielleicht taten seine Augen wieder ihren Dienst. Er konnte die graue Leine sehen, als sie baumelnd herabkam, und ihm war, als gäbe sie einen schwachen Silberschein ab. Jetzt, da er im Dunkeln einen Punkt hatte, auf den er den Blick heften konnte, war ihm nicht mehr so schwindlig. Er beugte sich vor, band sich das Ende um den Leib und packte den Strang dann mit beiden Händen. Sam trat zwei Schritte vom Rand zurück und stemmte die Füße gegen einen Baumstumpf. Halb gezogen, halb kletternd kam Frodo herauf und blieb auf dem Boden liegen. Der Donner grummelte und rumpelte nun von fern, aber noch immer regnete es stark. Die Hobbits krochen zurück in die Schlucht, Aber viel Schutz fanden sie dort nicht. Rinnsale kamen von oben herab, die sich bald zu einem Wildbach vereinigten, der sprudelnd und schäumend über die Steine wirbelte und die Felswand hinabsprang wie aus der Traufe eines großen Daches. »Inzwischen wäre ich da unten schon halb ertrunken«, sagte Frodo, »oder einfach weggespült worden. Was für ein Glück, dass du das Seil hattest!« »Noch besser wär's gewesen, wenn ich eher dran gedacht hätte«, sagte Sam. »Du erinnerst dich vielleicht, wie sie uns die Seile in die Boote legten, als wir aufbrachen, dort in dem elbischen Land. Mir gefielen die Seile, und darum habe ich eins in meinem Rucksack verstaut. Kommt mir vor, als ob das Jahre her ist. Aus mancher Klemme kann es dir helfen, hat einer von denen gesagt. Ich glaube, es war Haldir. Und wie recht er gehabt hat. Schade, dass ich nicht daran gedacht habe, auch eines mitzunehmen, sagte Frodo. Aber als ich mich davon gemacht habe, hatte ich es eilig, und es ging alles drunter und drüber. Wenn wir nur genug davon hätten, kämen wir damit hinunter. Wie lang ist deines? Sam rollte es langsam aus und zählte die Armlängen. 5, 10, 20, 30 ungefähr, sagte er. Wer hätte das gedacht? Rief Frodo. Ach ja, wer? Sagte Sam. Diese Elben sind schon erstaunlich. Es sieht ein bisschen dünn aus, ist aber fest und liegt in der Hand weich wie Seide. Im Rucksack nimmt es wenig Platz ein und ist federleicht. Erstaunlich, diese Elben. 30 Armlängen, sagte Frodo und überlegte. Ich glaube, das würde reichen. Wenn dieses Gewitter vorüber ist, bevor es Nacht wird, versuche ich es nochmal. Der Regen hat schon fast aufgehört, sagte Sam. Aber lass dich bei diesem schlechten Licht bloß nicht wieder auf etwas Gefährliches ein, Herr Frodo. Und dieser schrille Schrei, der mit dem Wind kam, da bin ich noch nicht drüber weg, oder du etwa? Wie ein schwarzer Reiter hörte sich das an, aber hoch in der Luft, als ob sie auch fliegen können. Ich meine, wir bleiben am besten in dieser Spalte hier liegen, bis die Nacht um ist. Und ich meine, ich bleibe keine Sekunde länger als nötig auf dieser Felskante, wo die Augen des schwarzen Landes über die Sümpfe hereinspähen, sagte Frodo. Wieder zum Ende der Schlucht. Er schaute hinaus. Von Osten her wurde der Himmel wieder klar. Die letzten feuchten Randwolken des Gewitters rissen auf und stiegen höher. Das Hauptgeschwader war vorübergezogen und breitete seine großen Schwingen nun über den Emin Muil aus, auf denen Saurons finstere Gedanken eine Weile lasteten. Von dort wandte es sich zum Tal des Anduin hin, schleuderte Blitz und Hagel darauf nieder und warf den Schatten des drohenden Krieges voraus auf Minas Tirith. Seine großen Stoßkeile sammelnd senkte es sich zum Gebirge hinab und wogte langsam über Gondor und die Grenzbezirke von Rohan, bis die Reiter auf der Ebene, als sie nach Westen ritten, seine schwarzen Türme hinter der Sonne aufragen sahen. Hier aber, über der Ödnis und den stinkenden Sümpfen, tat sich wieder ein tiefblauer Abendhimmel auf, und einige blasse Sterne erschienen, wie kleine weiße Löcher in dem Zeltdach über dem zunehmenden Mond. »Es tut gut, wieder sehen zu können«, sagte Frodo tief einatmend. »Weißt du, dass ich für einen Moment geglaubt habe, ich hätte das Augenlicht verloren? Von dem Blitz oder etwas noch Schlimmerem? Ich konnte nichts sehen, gar nichts, bis das graue Seil herunterkam. Es schien irgendwie zu schimmern.« »Ja, es hat sowas wie einen silbernen Schimmer im Dunkeln«, sagte Sam. »Hatte ich noch nie bemerkt. Kann mich aber auch nicht erinnern, dass ich's je hervorgeholt hätte, seit es im Rucksack steckt. Aber wenn du so erpicht bist auf diese Klettertour, Herr Frodo, wie willst du's anstellen? 30 Armlängen, oder sagen wir mal 18 Faden, aber das ist nur deine Schätzung für die Höhe der Felswand.« Frodo überlegte. »Mach es an diesem Baumstumpf fest, Sam«, sagte er. »Dann, denke ich, sollst du diesmal deinen Willen haben und vorangehen. Ich lasse dich hinunter, und du brauchst dich nur mit Händen und Füßen vom Felsen abzustützen. Allerdings, wenn du hin und wieder dein Gewicht auf einem der Vorsprünge halten kannst, machst du mir's leichter. Wenn du unten bist, komme ich nach. Ich glaube, ich bin wieder gut bei Kräften.« »Na schön«, sagte Sam schweren Herzens. »Wenn es denn sein muss, dann bringen wir's hinter uns. Er nahm das Seil und befestigte das eine Ende an dem Baumstumpf, der dem Rand am nächsten war, und band sich das andere um den Leib. Widerstrebend drehte er sich um und machte sich zum zweiten Mal an den schlimm, wie er befürchtet hatte. Das Seil schien ihm Zuversicht zu geben, auch wenn er mehr als einmal schleunigst die Augen schloss, wenn sein Blick zwischen seinen Füßen hindurch nach unten fiel. Schwierig wurde es nur an einer Stelle, wo die steile Wand überhaupt keine Vorsprünge hatte und für ein kurzes Stück sogar überhing. Dort rutschte er ab und baumelte frei an der silbrigen Leine. Aber Frodo ließ ihn langsam und stetig hinab, und schließlich war er unten. Seine größte Sorge war gewesen, ob das Seil nicht zu kurz und vielleicht schon zu Ende wäre, wenn er noch weit oben hinge, aber Frodo hielt noch eine ganze Bucht in den Händen, als Sam Boden unter den Füßen fand und hinaufrief, »Ich bin unten!« Frodo hörte seine Stimme deutlich, konnte ihn aber nicht sehen. Sein grauer Elbenmantel verschwand in der Dämmerung. Frodo brauchte mehr Zeit, um ihm zu folgen. Auch er hatte das Seil um den Leib, und oben war es befestigt, aber er hatte es verkürzt, damit es ihn, wenn er abstürzte, auffinge, bevor er auf den Boden prallte. Trotzdem wollte er es auf einen Sturz nicht ankommen lassen und vertraute dieser dünnen Leine nicht ganz so fest wie Sam. Doch kam er an zwei Stellen, wo er sich ganz auf das Seil verlassen musste, glatte Flächen, wo selbst seine kräftigen Hobbitfinger keinen Halt fanden und wo die Vorsprünge weit auseinander lagen. Aber endlich war auch er unten. »So, das wäre geschafft«, rief er. »Aus den Emyn Muil sind wir heraus. Aber was kommt als nächstes, frage ich mich. Vielleicht sehnen wir uns bald wieder zurück nach dem guten, harten Felsboden unter den Füßen.« Aber Sam gab keine Antwort. Er starrte zurück die Felswand hinauf. »Dumm Beitel«, sagte er. »Ich Dackel! Mein schönes Seil! Da hängt es nun am Baumstumpf und wir stehen hier unten. Ebenso gut hätten wir diesem lichtscheuen Schleicher eine Treppe bauen können oder ein Schild aufstellen mit dem Hinweis für Gollum, wo wir langgegangen sind. Es kam mir doch gleich alles ein bisschen zu einfach vor.« »Wenn du eine Idee hast, wie wir beide das Seil hätten benutzen und es trotzdem mit herunternehmen können, dann darfst du den Dummbeitel und alles in der Art, was der Ohm je zu dir gesagt hat, an mich weiterreichen«, sagte Frodo. »Kletter doch wieder rauf, bind es los und sieh zu, wie du dann herunterkommst, wenn du Lust hast.« Sam kratzte sich am Kopf. »Nein, entschuldige. Wie das gehen sollte, weiß ich auch nicht«, sagte er. »Aber ich lasse es nicht gerne hier hängen, ist nun mal so.« Er streichelte das lose Ende und schüttelte es sacht. »Ich kann mich nur schwer von etwas trennen, das ich aus dem Elbenland mitgebracht habe.« »Vielleicht hat Galadriel es selbst gemacht«, murmelte er und wiegte traurig den Kopf. Er blickte hinauf und zog ein letztes Mal an dem Seil, wie zum Abschied. Zur Verblüffung der beiden Hobbits kam es herunter. Sam fiel hin, und die langen grauen Bahnen kamen leise auf ihn herabgeglitten. Frodo lachte. »Wer hat es wohl festgebunden?« sagte er. »Nur gut, dass es wenigstens so lange gehalten hat. Wenn ich dran denke, dass ich mich mit meinem ganzen Gewicht auf deinen Knoten verlassen habe.« Sam lachte nicht. »Ich bin vielleicht kein großer Bergsteiger, Herr Frodo«, sagte er in gekränktem Ton, »aber von Seilen und Knoten, da verstehe ich was. Liegt sozusagen in der Familie. Immerhin hatten mein Großvater und mein Onkel Andi, das war der älteste Bruder vom Ohm, viele Jahre lang eine Seilerbahn drüben in Rebfeld. Und der Knoten, den ich an dem Stumpf gemacht habe, den hätte niemand fester machen können, weder im Auenland noch sonst wo.« »Dann muss das Seil gerissen sein. An der Felskante durchgescheuert vermutlich«, sagte Frodo. »Das bestimmt nicht, da möchte ich wetten«, sagte Sam, nun noch gekränkter. Er bückte sich und untersuchte die Enden. »Nein, das auch nicht. Keine Strähne.« »Dann tut mir leid, war es eben doch der Knoten«, sagte Frodo. Sam schüttelte den Kopf und gab keine Antwort. Nachdenklich ließ er sich das Seil durch die Finger gleiten. »Denk, was du willst, Herr Frodo«, sagte er schließlich. »Aber ich glaube, das Seil ist von selber gekommen, als ich es gerufen habe. Er rollte es zusammen und verstaute es liebevoll in seinen Rucksack. »Jedenfalls ist es gekommen«, sagte Frodo, »und das ist die Hauptsache. Aber jetzt müssen wir an den nächsten Schritt denken. Bald haben wir Nacht. Wie schön die Sterne leuchten und der Mond.« »Da schlägt einem wirklich das Herz höher, nicht?« sagte Sam und blickte hoch. »Irgendwie elbisch. Und der Mond nimmt zu. Die letzten Nächte haben wir ihn bei diesem Wolkengeschiebe gar nicht gesehen. Er scheint schon ziemlich hell.« »Ja«, sagte Frodo, »es wird noch ein paar Tage dauern, bis er voll ist. Ich glaube, bei Halbmondlicht sollten wir uns lieber nicht in die Sümpfe hinein.« Nacht machten sie sich auf zur nächsten Wegstrecke. Nach einer Weile drehte Sam sich um und schaute zurück in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Die Mündung der Schlucht war eine schwarze Kerbe in der trübgrauen Felswand. »Bin ich froh, dass wir das Seil haben«, sagte er. »Jetzt haben wir diesem Strauchdieb jedenfalls ein kleines Rätsel aufgegeben. Soll er mal sehen, wie er mit seinen Plattfüßen an den Felsvorsprüngen dort Halt findet.« Sie schlugen die Richtung fort von der Felswand ein. Durch ein Gewirr von Felsbrocken und kantigen Steinen, die vom heftigen Regen nass und schlüpfrig waren. Immer noch fiel das Gelände steil ab. Sie waren noch nicht sehr weit gegangen, als plötzlich eine tiefe Spalte schwarz vor ihren Füßen gähnte. Vielleicht hätten sie hinüberspringen können, aber das Licht war zu schlecht. Auf dem Grund glaubten sie, Wassergluchsen zu hören. Links von ihnen bog die Spalte nach Norden ab, zurück zu den Bergen, und versperrte ihnen in dieser Richtung den Weg, zumindest solange es dunkel war. »Wir sollten lieber versuchen, an der Felswand entlang zurück nach Süden zu gehen, denke ich«, sagte Sam. »Vielleicht finden wir da einen Unterschlupf oder sogar eine Höhle oder irgend sowas.« »Wahrscheinlich«, sagte Frodo. »Ich bin müde und glaube, ich kann heute nicht mehr lange zwischen Steinen herumstolpern, so sehr mich die Verzögerung ärgert. Ich wollte, wir hätten einen klaren Weg vor uns. Dann würde ich weitergehen, bis die Beine mich nicht mehr tragen.« Im zerklüfteten Gelände zu Füßen der Emin-Muil fiel ihnen das Gehen nicht leichter. Sam fand auch keine Nische oder Mulde als Unterschlupf. Nur kahle, steinige Hänge, überragt von der abweisenden Felswand, die nun wieder höher und steiler wurde, je weiter sie nach Süden zurückkamen. Erschöpft ließen sie sich endlich im Windschatten eines Felsblocks, nicht weit vom Fuß der Wand, zu Boden sinken. Dort saßen sie eine Weile trübsinnig hingekauert in der kalten, steinigen Nacht, während der Schlaf sie beschlich, trotz allem, was sie tun konnten, um ihn fernzuhalten. Der Mond stand jetzt hoch am klaren Himmel. Sein dünnes weißes Licht erhellte die Steine, durchtränkte die kalten, drohenden Felswände und tauchte die weite, geräumige Dunkelheit in ein kühles, fahles Grau, durchwachsen mit schwarzen Schatten. »So«, sagte Frodo, stand auf und zog sich den Mantel fester um den Leib. »Jetzt schläfst du ein Weilchen, Sam, und nimmst meine Decke. Ich gehe als Wachtposten auf und ab.« Plötzlich erstarrte er, bückte sich und packte Sam beim Arm. »Was ist das denn?« flüsterte er. »Schau mal, da an der Felswand.« Sam schaute hin und zog die Luft scharf durch die Zähne ein. »Sss«, machte er, »da haben wir's. Das ist dieser Gollum. Ottern und Kröten. Und da haben wir gedacht, mit unserer kleinen Klettertour könnten wir dem was vormachen. Schau dir das an. Wie eine krabbelnde Spinne an der Wand.« Einen steilen Felsen herab, der im blassen Mondlicht fast spiegelglatt zu sein schien, kam eine kleine schwarze Kreatur mit dünnen, weit abgespreizten Gliedmaßen gekrochen. Vielleicht fand sie mit ihren geschmeidigen, klammernden Fingern und Zehen winzige Risse und Unebenheiten, die ein Hobbit gar nicht bemerkt hätte. Aber es sah aus, als könnte sie sich mit den Pfoten einfach an die Wand kleben, wie ein großes, kriechendes Insekt. Auch abwärts kroch sie mit dem Kopf voran, als suchte sie den Weg mit der Nase. Ab und zu hob sie langsam den Kopf, bog den langen, dünnen Hals zurück, und die Hobbits sahen zwei kleine, fahle Lichter aufflackern, die Augen, die für einen Moment den Mond anblinzelten und dann rasch wieder unter den Lidern verschwanden. »Glaubst du, er kann uns sehen?« sagte Sam. »Weiß nicht«, sagte Frodo leise, »aber ich glaube nicht. Sogar Freundesaugen können diese Elbenmäntel nur schwer erkennen. Ich kann dich im Schatten nicht sehen, auch wenn du nur ein paar Schritte entfernt bist. Und ich habe gehört, Sonne und Mond mag er gar nicht.« »Warum steigt er dann gerade hier runter?«, fragte Sam. »Still, Sam«, sagte Frodo, »er kann uns vielleicht riechen. Und hören kann er so gut wie die Elben, glaube ich. Ich denke, jetzt hat er etwas gehört, wahrscheinlich unsere Stimmen. Vorhin an der Felswand haben wir herumgebrüllt, und bis eben haben wir viel zu laut geredet. Jedenfalls, den hab ich satt, der kommt bei mir an den Falschen«, sagte Sam. »Den werde ich mir vorknöpfen, wenn ich kann. Abschütteln können wir ihn jetzt sowieso nicht mehr.« Er zog sich die graue Kapuze tief ins Gesicht und schlich zur Felswand hin. »Pass auf«, flüsterte Frodo, der hinterdrein kam, »dass er nichts merkt. Er ist viel gefährlicher, als er aussieht.« Krabbelwesen war die Wand nun zu drei Vierteln herabgestiegen und keine 50 Fuß mehr über den Boden. Regungslos wie Steine hockten Frodo und Sam im Schatten eines großen Felsblock und beobachteten es. Anscheinend war es nun an eine schwierige Stelle gelangt oder wurde von irgendwas beunruhigt. Sie hörten es schnüffeln und ab und zu kam ein zischender Atemstoß, der wie ein Fluch klang. Es hob den Kopf und sie glaubten, es spucken zu hören. Dann kroch es weiter. Nun hörten sie seine zischelnde und pfeifende Stimme. »Ach, sachte, mein Schatz, schneller geht's ohne Hast. Müssen uns ja nicht den Hals brechen, was? Müssen wir nicht, mein Schatz? Nein, mein Schatz, Gollum.« Er hob wieder den Kopf, blinzelte zum Mond hin und schloss rasch die Augen. »Das hassen wir«, zischte er. »Grässlich, grässlich, dieses Biberlicht bespitzelt uns, Schatz, sticht uns in die Augen.« Er kam immer tiefer und das Zischeln wurde schärfer und deutlicher. »Wo ist er? Wo ist mein Schatz? Mein Schatz? Uns gehört er, und wir suchen ihn. Gestohlen haben sie ihn, die kleinen diebischen Dreckskerle. Wo sind sie mit meinem Schatz? Verflucht sollen sie sein, wir hassen sie.« »Hört sich nicht so an, als wüsste er, dass wir hier sind«, flüsterte Sam. »Und was ist denn sein Schatz? Meint er den?« »Sch«, machte Frodo, »er ist jetzt ganz nah. Da hört er uns, sogar wenn wir flüstern.« Tatsächlich hatte Gollum plötzlich wieder angehalten und drehte den großen Kopf auf dem dünnen Hals von einer Seite zur anderen, als ob er horchte. Die fahlen Augen guckten halb unter den Lidern vor. Sam juckte es in den Fingern, aber er hielt an sich. Voll Zorn und Abscheu heftete sich sein Blick auf den elenden Burschen, der nun, immer noch zischelnd und vor sich hin flüsternd, seinen Abstieg fortsetzte. Schließlich war er nur noch ein 1 Dutzend Fuß über dem Boden, fast genau über ihren Köpfen. Von dort konnte er sich nur noch fallen lassen, denn die Wand hing an dieser Stelle etwas über, und selbst Gollum fand keinen Halt mehr. Er schien sich umdrehen zu wollen, um unten mit den Beinen voran aufzukommen, als er mit einem schrillen, pfeifenden Schrei plötzlich abstürzte. Im Fallen schlang er sich die Arme und Beine um den Leib wie eine Spinne, wenn ihr Faden gerissen. Steck vor und war mit zwei Sätzen am Fuß der Wand. Bevor Gollum sich aufrappeln konnte, war er über ihm. Aber mit Gollum fertig zu werden, selbst nach einem solchen Sturz und in einem Moment, wo er auf keinen Angriff gefasst war, erwies sich als nicht so einfach. Ehe Sam noch einen Griff ansetzen konnte, wanden sich schon die langen Arme und Beine um ihn, hielten ihm die Arme fest, und ein Klammergriff, sanft doch entsetzlich stark, schnürte ihn ein wie ein langsam zugezogener Strick. Feucht-kalte Finger tasteten nach seiner Kehle, scharfe Zähne bissen ihn in die Schulter. Er konnte nichts tun, als dem Kerl seinen harten, runden Hobbitschädel seitlich ins Gesicht zu rammen. Gollum zischte und spuckte, ließ aber nicht los. Es wäre Sam übel ergangen, wäre er allein gewesen. aber Frodo sprang hinzu, das blanke Schwert in der Faust. Mit der linken Hand packte er Gollum bei seinem dünnen, strähnigen Haar, riss ihm den Kopf nach hinten, dass er den langen Hals recken und seine fahlen, giftigen Augen gen Himmel verdrehen musste. »Loslassen, Gollum«, sagte er, »das hier ist Stich. Gesehen hast du's schon einmal. Diesmal bekommst du's zu spüren, wenn du nicht loslässt. Ich schneide dir die Kehle durch.« Gollum ließ sich zu Boden sinken und wurde schlaff wie ein nasser Lappen. Sam stand auf und betastete seine Schulter. Seine Augen glühten vor Wut. Aber rächen konnte er sich jetzt nicht. Der elende Halunke lag ihnen winselnd zu Füßen. »Tut uns nicht weh. Lass nicht zu, Schatz, dass sie uns wehtun. Sie tun uns doch nicht weh, nicht, die lieben kleinen Hobbitchen? Wir führten nichts Böses im Schilde, aber sie sind uns angesprungen, wie die Katze auf ein armes Mäuschen. Ja, Schatz, und wir sind ja so allein, Gollum. Wir wollen ganz lieb sein zu ihnen, ganz lieb. Wenn sie lieb zu uns sind, doch ganz lieb.« »Na, was machen wir mit dem Biest?« sagte Sam. »Es anbinden, damit es uns nicht mehr nachschleichen kann, würde ich sagen.« »Aber das wäre unser Tod, Tod«, jammerte Gollum, »so grausam, die kleinen Hobbitchen uns anbinden in diesem kalten, bösen Land und uns dann liegen lassen, Gollum, Gollum.«